Wenn dir einer im Anzug erzählt, was in den nächsten 4 Jahren geschieht, dann trügt der Schein. Wenn dir einer im Fernsehen erzählt, dass nur so deine Wäsche weiß wird, dann trügt der Schein. Ich hab mir gerade die Zähne geputzt, sie sind jetzt weiß.